Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Offen, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag, für alle eure Themen. Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0180 5678 111. Und ihr könnt mich auch per Bildtelefon erreichen oder wenn ihr eine Webcam habt. Wollt ihr nur ganz profan faxen, dann macht das bitte unter 0180 5678 110. Erster Anrufer heißt Peter und er ist 30 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Peter, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja. Erstmal Gratulation zu der Sendung, die ich jeden Freitag verfolge. Jeden Freitag? Jeden Freitag immer. Warum nur freitags? Ja, ich muss dazwischendurch auch mal arbeiten und dann wird es ein bisschen spät. Kann ich verstehen, ja. Ja, bis auf letzte Woche Bärbel, das hat mir nicht so gut gefallen. Magst du Bärbel nicht? Na, ich finde deine Sendung, die ist zu kostbar, um solche Diskussionen da über so eine Quatschstand im Fernsehen zu bringen. Wir haben ja ganz selten auch nur prominente Gäste. Aber ich rufe aus einem anderen Grund an. Und zwar vor 2 Wochen fiel irgendwo mal das Thema Schamhaarfrisur oder Rasieren. Und wir haben da ein kleines Problem. Und zwar meine Frau und ich, wir machen das jetzt seit 2 Jahren und finden das also wirklich sehr anregend. Mhm. Also ihr rasiert oder ihr frisiert euch die Schamhaare? Rasieren. Ihr rasiert euch die Schamhaare? Komplett weg. Komplett? Ja. Und rasiert ihr euch gegenseitig die Schamhaare? Nee, meine Frau ist da zu faul zu, ich muss es bei ihr und bei mir machen. Bei ihr und? Obwohl, das ist doch sicher auch sehr erregend, ne, wenn du das bei ihr machst. Ja, das bleibt meistens auch nicht ohne Folgen. Also das Wegmachen hat dann auch schon ein Ergebnis, was dann meistens im Bett landet. wo machst du es? Machst du es im Bett auch? Nee, wir machen es meistens im Wohnzimmer auf der Couch. Im Wohnzimmer auf der Couch? Ja, dann ist sie ein bisschen abgelenkt. Wie genau machst du es? Machst du es nass oder machst du es mit einem Trockenrasierer? Ja, jetzt kommt nämlich unser Problem. Ja. Und zwar, wir haben mal angefangen mit der Nassrasur, aber mit so einem Rasierer, das gibt hin und wieder auch mal Schnitte, wenn man nicht aufpasst. Ich wollte gerade sagen, es tut mir schon weh in der Vorstellung. Ja, also das ist nicht so angenehm oder das kann auch so Pöckchen geben. Mhm. Und da sind wir dann von weg. Mhm. Eine Trockenrasur, also wenn ich den Elektrorasierer nehme, ja, das ist wie im Gesicht, also es ist trotzdem noch rau und eine Stunde später ist das dann schon unangenehm, wenn zwei so Reibeisen, sage ich dann mal, so aufeinander liegen. Das geht also auch nicht. Wobei ich das gar nicht verstehe, mit einem guten Elektrorasierer muss man doch eigentlich eine glatte Haut auch an den Genitalien hinbekommen. Ja, so glatt ist die Haut ja dann auch nicht, da sind ja dann auch ein paar Falten. Ja, es ist schrumpelig. Zwischen den Schamlippen und so, da kommst du damit auch nicht hin. Mhm. Und nun gibt es doch auch noch diese pfiffige Enthaarungscreme. Habt ihr die schon mal ausprobiert? Ja, die soll aber so fürchterlich ungesund und gefährlich sein. Ist das so? Wahrscheinlich diese Pilka, die man so kennt. Keine Ahnung, aber kann sein, dass es so heißt, ja. Ja, so heißt die Pilka, die gibt es also in der Apotheke. Und da haben wir mal einen Bericht drüber gelesen, die ätzt die Haare im Grunde weg und das ist dann für die Haut sehr unverträglich. Auch nicht schön, wahrscheinlich alles feuerrot und es brennt. Ja, es brennt ein bisschen. Also das Problem liegt jetzt bei euch, dass ihr euch gerne rasiert, dass ihr gerne ganz nackt seid und herum, aber ihr wisst jetzt gar nicht mehr genau, wie ihr es machen sollt. Wir wissen nicht wie. Es gibt noch Wachs, dieses Kaltwachs. Kaltwachs? Ja, das tut höllisch weh. Aber wie geht das denn? Ja, das ist wie so eine Flüssigkeit, die wird draufgerieben, dann kommt ein Tuch drüber, wo die Haare dran festkleben und dann wird gerissen. Also eher unerotisch, ne? Eher unerotisch und auch schmerzhaft. Mhm. Sind die Probleme jetzt nur so bezogen auf bei deiner Frau, dass du das nicht richtig hinbekommst oder auch bei dir? Bei mir geht es also, ist nicht so schlimm. Meine Frau ist ein bisschen empfindlicher mit der Haut wie ich. Mhm. Und wir wundern uns halt so in, ich sag mal, Pornofilme oder in Zeitschriften, wenn man da Darsteller sieht, die sind alle wunderbar rasiert, da gibt's keine Probleme, keine Pöckchen, nichts. Also, mir würden natürlich jetzt auch nur diese 3 Methoden einfallen, ne? Nassrasur, oder Trockenrasur oder das mit einer Enthaarungscreme. Ich würde mal vorschlagen, wir sind am Anfang der Sendung. Ja. Wir lassen jetzt ganz einfach mal das Volk kommen und die Leute sollen uns erzählen, die auf sowas stehen, wie sie es machen. Und du bleibst vor dem Fernseher, vor dem Radio. Ja, das wäre ja meine Bitte, ob man mir da oder uns da mal helfen kann. Ja, also wir werden alles unternehmen, um euch zu helfen, damit ihr wieder glücklich werden könnt und guten Sex haben könnt. Ja, das wäre irre. Warum steht ihr denn so auf Nacktheit unten herum? Ja, wir haben es irgendwann mal in so einer Zeitschrift gelesen und haben gesagt, komm, das probieren wir mal aus. Mhm. Wir sind halt sehr neugierig und es fühlt sich einfach schöner an. Ja, also ich habe es auch schon mal gemacht und muss es bestätigen. Ich fand es auch sehr angenehm. Weniger angenehm fand ich damals, wenn dann ein paar Tage vergangen waren, fing es an zu pieksen und jucken und kneifen und so. Ich habe das damals mit einem Trockenrasierer gemacht übrigens. Es ist beim Mann nicht so problematisch. Und das war, es war wunderbar glatt am Anfang. Also es war wie ein, wie eine Babyhaut, fühlt ja, sich an. Ja. Du musst es aber alle drei Tage, alle zwei, drei ja, Tage ja, nachmachen. Das muss man. Wie weit rasiert ihr euch denn, oder du dich? Geht das auch dann so bis in den Po-Bereich rein? So ja, komplett. Komplett. Komplett, ja. Und oben, wie weit bis zum Bauchnabel? Ja, auch bis zum Bauchnabel. Und hast du Haare auf der Brust? Ja, die habe ich auch und die sind auch noch da, die bleiben auch. Die bleiben da. Aber um die Brustwarze herum, die sind dann auch wieder weg, was da so in die Richtung wächst. Ja, also wir rufen jetzt das Publikum auf, ne? Ja, das Einzel-Live-Domian-Publikum auf, die auch auf Schamhaar-Rasur stehen, wie sie es machen und vielleicht kommt dann während der Sendung ein guter Tipp für dich rüber. Ja, das wäre gut. Ne? Ja. So machen wir das. Super. Schönen Gruß an die Freundin, an die Frau. Frau. Frau. Ich bedanke mich. Tschüss, Peter. Ja. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt haben wir gleich Dennis am Telefon. Und Dennis ist nicht nur so ganz normal am Telefon, sondern Dennis ist am Bildtelefon. Und ich begrüße ihn jetzt ganz einfach. Dennis. Ja, hallo Domian. Hi. Wie geht es? Mir geht's gut. Du bist ja in Krefeld, in der Königsburg. Ja, richtig. Da ist der Einzelheit-Freundeskreis und da steht ein Domian-Bildtelefon. Und du hast gleich die Chance genutzt, dich da mal hinzusetzen, um mit mir zu reden. Ja, das ist richtig. Ich habe die Chance genutzt und wollte mit dir über das Thema, ich sag mal, Selbstdarstellung beim Tanzen beziehungsweise Ertüchtigungstanz reden. Ja. Weil ich habe ein Faible für, sage ich mal, beim Tanzen, das Erniedrigen der Frau beim Tanzen. Das reizt mich. Also du tanzt so, dass du während deines Tanzes andere Frauen erniedrigst, oder wie? Richtig, also ich tanze meistens auf Podesten generell. Mhm. Und es ist so, dass ich, wenn ich tanze mit Frauen, sie an bestimmten Gegenden auch anfasse, sie an den Haaren über die Bühne ziehe teilweise auch. Es ist irgendwo ein... Ich will gleich mal dazwischen fragen, die wollen das dann hoffentlich auch, ne? Oder? Und zwar ist es meistens so, dass ich meistens mit ein oder zwei Tänzern oder Tänzerinnen tanze, wir dann in Anführungsstrichen unsere Show abziehen. Also ihr werdet richtig gebucht von einer Diskothek, jetzt von der Königsburg in Krefeld, um da richtig Stimmung zu machen auf der Tanzfläche. Ja, manchmal ist es so, ja, aber in der Königsburg war es noch nicht der Fall. Es ist meistens so, es ist eine Art Selbstdarstellung. Ich stelle mich selbst gern dar. Mhm. Ich habe warum? Ja, es macht mir Spaß. Ja, es macht mir Spaß, mich selber darzustellen. Findest du dich schön? Irgendwo. Ja, bitte? Findest du dich schön? Ja, klar. Ja. Du dich nicht? Ja, bis zu einem gewissen Grade, nicht so sehr besonders. Steh doch mal auf, mal sehen, wie du aussiehst. Ja, ist gar kein Problem, ich gehe mal einen Schritt nach hinten. Ich hoffe, man sieht es. Hey, in kurzen Hosen, wie scharf. Ja, in kurzen Hosen, ich könnte mich jetzt auch umdrehen, da würde man vielleicht mehr sehen. Ja, bitte, dreh dich doch mal um. Ja, ich glaube, man sieht es nicht. Also man könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, also so ist das noch harmlos. Man könnte noch ein bisschen mehr sehen, das ist eine Sache. Ich stehe ein bisschen auf Erotik, auch in der Öffentlichkeit, also ich habe auch kein Problem, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Trittst du so auf, wie wir dich gerade gesehen haben in der Disco? Minimum, ja. Was heißt Minimum? Das ist das Minimum. Das heißt Minimum. Auch ein freier Oberkörper ist durchaus drin. Ja. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, es ist ein String drunter. Den zu zeigen ist auch gar kein Problem. Wo? Bitte? Den zu zeigen während des Tanzens. Richtig, ich lasse mich auch ganz gerne auch mal ein bisschen anfassen oder ausziehen von einer Frau oder auch von einem Mann, ist gar kein Problem. Jetzt sag mir nochmal zu dem Punkt, du hast Spaß daran, wenn du Frauen beim Tanzen erniedrigen kannst. Ja. Warum? Ja, es ist einfach, es ist teilweise auch ein sexueller Kick, sage ich jetzt ganz einfach mal, in einem gewissen Sinne die Oberhand zu behalten, beziehungsweise zu bestimmen, wie die Sache läuft. Mhm. Und es ist für mich irgendwo beim Tanzen auch sehr wichtig, dass ich bestimme, wie die Sache läuft. Also wenn sie mir aus der Hand gleitet, macht es mir keinen Spaß mehr zu tanzen. Es ist einfach so, ich muss... böse gesagt, die Gewalt haben. Ja. Bist du im normalen Leben auch so ein Macho? Ich bin überhaupt kein Macho, das ist gar nicht wahr. Also, nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin eher, ja, Softie ist auch, ich mag diese Ausdrücke eigentlich nicht. Ich bin einer, ein ganz normaler Mensch wie du oder irgendjemand anderes, nur es gibt halt bestimmte Sachen, wo man sich gerne mal darstellen kann, wo man aus seiner Haut herauskommen möchte. Was machst du im halt so bei mir. Ja, was machst du im normalen Leben? Im normalen Leben bin ich werdender Techniker im Hochbauwesen. Also ein ganz konservativer Beruf. Was ganz anderes. Und am Wochenende lässt du in den Diskotheken dann so richtig mal die Sau raus und zeigst richtig, Fleisch. Richtig die Sau raus, auf Deutsch gesagt, ja, und ja, es macht einfach Spaß. Ja. Es ist einfach der Kick daran, zu sehen, wie andere Leute teilweise schockiert sind, teilweise auch ein bisschen Ekel zeigen oder fasziniert sind. Und es ist wirklich so, dass wirst du oft auch dann von Leuten angemacht, dass die dich hinterher ansprechen und sagen, hier, hast du nicht Bock, diese Nacht mit mir zu verbringen? Ja, das ist sehr oft so. Also teilweise, ich sag mal so, ich habe auch ein kleines Zebel gegenüber von Männern, nicht, dass ich jetzt irgendwie homosexuell veranlagt wäre. Nein, auch niemand hat es vermutet, nein. Nicht auch irgendwie wie, nur wie gesagt, meine Einstellung ist, ich finde einen nackten nackten Mann oder einen nackten Männerkörper erotischer als eine nackte Frau, weil irgendwie hat ein Mann mehr zu bieten, allein schon von der Ästhetik her. Ja, vielleicht solltest du so in Sachen Coming Out noch ein bisschen in dich gehen und mal ein bisschen nachdenken. Du gehst jetzt zurück auf die Tanzfläche. Ja. Ja. Dann sind wir alle in Gedanken bei dir und versäumen natürlich jetzt ein wunderbares Spektakel wahrscheinlich. Ist denn die Stimmung gut in Krefeld? Ja, es hält sich zwar in Grenzen, aber die Stimmung ist gut. Ich hoffe, wenn ich gleich runterkomme, dass die Stimmung etwas besser wird. Dann wünsche ich dir viel Erfolg für heute Nacht. Hast du denn, das hast du gerade gar nicht beantwortet, gehst du dann mit den Leuten auch schon mal nach Hause und lässt dich auf einen One-Night-Stand ein? Ja, oft und mit viel Spaß. Mit Frauen und Männern? Ja. Also wenn, denn dann muss mindestens eine Frau dabei sein. Ja, schon verstanden. Ich wünsche dir eine schöne und erfolgreiche Nacht. Ja, danke schön. Tschüss, Dennis. Ciao. Tschüss. Das war Dennis aus Krefeld. Ihr Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, dann solltet ihr diese Nummer wählen. 0180-5678-111. Ein ganz normales Telefon, eine ganz normale Telefonnummer. Oder ihr könnt euch auch per Bildtelefon bei mir melden. Herzlich willkommen, Juliane, 22 Jahre alt. Ja. Juliane. Mein Problem ist, ich habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Und zwar seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen. Ich studiere eigentlich und arbeite in einem Betrieb. Ja. Und mache in dem Betrieb die Abwasserentsorgung. Du machst in dem Betrieb die Abwasserentsorgung? Ja. Wie soll ich das verstehen? Du bist dafür verantwortlich, dass der Siff gut abgeleitet wird, oder wie? Ja, genau so. Ah, ja. Und das ist ein Kollege von mir, der ist 11 Jahre älter und den finde ich ziemlich sexuell attraktiv und anziehend. Und ich bin zurzeit eh solo. Ja. Ich habe mir zwar keine Hoffnung gemacht, und zwar aber vorgestern bin ich da mal, ist ja auch ziemlich viele Keller bei uns, Rohre runtergegangen und ist dann mir hinterhergegangen und hat mich dann gestreichelt und ich habe natürlich mitgemacht. Inmitten der Rohre, inmitten der Abwasserrohre gestreichelt? Ja. Pfui. Ja, es geht. Ich meine, ich lasse sowieso ins total, ich finde sowieso nicht, was er so an mir findet. Erstens finde ich mich sowieso nicht besonders hübsch und attraktiv. Und zweitens laufe ich da mit den versüfftesten Klamotten rum. So, und dann ist es dann nur, habt ihr dann nur so ein bisschen euch gestreichelt und ich meine, ich habe mir hinterher eine geblasen. Wie bitte? Das hast du gemacht? Ja. Dann gehst du aber ran. Ja. Wolltest du das oder hat er das mehr forciert? Ich weiß nicht. Ich habe da mitgemacht. Ich wollte es eigentlich auch. Ja, eigentlich. Ich meine, der hat es ja auch nur gemacht, weil er gemerkt hat, dass ich auch ein bisschen scharf auf ihn war. Ja, ist mir schon klar, ja. Ich meine, ich habe es ihm zwar nicht direkt gesagt, aber er hat das schon gemerkt. Ich meine, so ganz vertuschen kann man nicht, auch wenn man sich denkt. Also, es geschah im Abwasserkeller, zwischen den Rohren vorgestern, ne? Ja, gestern, heute auch. Heute auch nochmal? Hm? Das ist genau das Gleiche wieder passiert? Ja. Mann. Und habt ihr nicht Angst, dass ihr da vom Hausmeister erwischt werdet? Natürlich ist immer Angst, denn ich würde mal gern nach meinem Studium da übernommen werden. Ja. Und er kann dann ja auch raus. Ja, also ihr spielt da ein heikles Spiel im Moment. Ja, das weiß ich. Ja. So, wie soll es jetzt weitergehen? Er ist verheiratet, du bist scharf auf ihn, du bist solo. Ja. Du bist eine pfiffige Studentin, die sich... Naja, so pfiffig finde ich mich auch nicht. Na, ich verstehe vor allem nicht, was er an mir findet. Ich finde mich weder hübsch noch attraktiv noch sonst irgendwas. Ja, irgendwas muss ja an dir dran sein. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Ja. Also irgendwie würde ich da gar nicht so tief stapeln an deiner Stelle. Er wird schon seinen Spaß an dir haben. Ja, auch. Vielleicht hast du auch gewisse Talente, die du jetzt auch schon zweimal unter Beweis gestellt hast. Ja, nicht nur die. Ich meine, er kennt doch meine Computertalente, also hey, auch. Hey, also Computertalente und, also, was will man mehr? Nein, aber jetzt im Ernst, er ist verheiratet. Ja. Willst du das jetzt weiter ausbauen als Affäre oder träumst du von irgendwelchen Liebesgeschichten sogar mit ihm? Ich weiß nicht so. Ich meine, mehr als Affäre kann sowieso nicht dabei rumkommen. Mhm. Bist du nur scharf auf ihn oder bist du fast auch schon ein bisschen verknallt? Verknallt nicht, ich bin einfach nur scharf auf ihn. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin so richtig scharf auf ihn. Mhm. Aber dann bist du ja auch jetzt zu kurz gekommen zweimal, ne? Dann müsste er ja auch mal ein bisschen was tun. Ja, ich meine, so Gotti Kompanie, ich fand, mir hat eigentlich ehrlich gesagt Spaß gemacht. Dir hat Spaß gemacht, so soll das ja auch dann sein. Vor allem, weil ich das mit den Blasen auch hingekriegt habe. Ich habe vorher sowas noch nie gemacht. So. Es ist ja wunderbar, wenn man so offen über alles reden kann, ne? Ja. Ja, vor allem ich arbeite da ja nicht als Studentin, ich bin ja auch noch Praktikantin. Das auch noch. Juliane, warum hast du eigentlich hier angerufen? Du wirkst doch im Grunde genommen ganz zufrieden mit der Situation. Ich weiß nicht, ein bisschen irgendwie, ich habe ein bisschen Angst, wenn er entgleist oder irgendwie rauskommt oder so. Vielleicht sollte man es nicht unbedingt immer in dem Keller da machen. Ich meine, okay, ich habe ihm jetzt meine Telefonnummer gegeben. Ich beschimpfe dich jetzt auch nicht, was sicher viele jetzt denken. Warum sagt der denn nicht, der Juliane, sie soll die Finger von dem Mann lassen, da er ja verheiratet ist? Ich finde, das ist die Aufgabe des Mannes, zu sagen nein. Er hat ja nicht, er hat ja eher gesagt, mehr oder weniger den ersten Schritt gemacht. Mhm. Und ich bin natürlich so eine Nulpe, die macht mit. Ja. Ja, vor allem, der hat jetzt auch letztens gesagt, er will mit mir so richtig schlafen. Mhm. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Ja. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn das jetzt irgendwie vollkommen entgleist oder so. Was heißt denn vollkommen entgleist? Ja, dass irgendwie rauskommt oder so, durch einen dummen Zufall oder so. Ja. Ich hoffe auch nicht. Ich bin ja auch nie ganz allein da. Unser Problem ist, ich sehe den ja 9 Stunden am Tag und in der Mittagspause sitze ich neben ihm. Ich hoffe auch nur wirklich, dass du nicht in Wahrheit Juliane heißt. Kommentiere es bitte jetzt nicht, sonst könnten da vielleicht einige Leute irgendwas kombinieren. Juliane, wenn du dich jetzt weiter auf diese Affäre einlassen willst, dann mach es vielleicht doch eher im privaten Bereich. Ich gehe mal davon aus, dass du ein Zimmer oder eine Wohnung hast. Ein Zimmer. Ich wohne noch zu Hause, ich studiere. Ach so, ja. Na gut, aber irgendwo wird sich ja ein Fleckchen Erde für euch beide finden. Nicht unbedingt da in dem Keller von der Firma. Denk an deine Zukunft, ne? Du bist Praktikantin und willst irgendwann da mal eine Festanstellung haben. Ja klar, ich meine, wenn ich in 2 Jahren fertig bin. Ja, also ein bisschen mehr Vorsicht, ne, dabei. Ja, und du meinst, ich sollte das weitermachen. Gott, also wenn du... wegen der Frau, ich weiß ja nicht... Nein, das ist sein Bier, finde ich. In solchen Konstellationen finde ich immer, dass derjenige, wenn der sich darauf einlässt, dann... Ich meine, es ist nur die Frage für dich, ob du weitere Ambitionen hast. Und dann ist natürlich wiederum zu bedenken, wie eng das mit seiner Frau ist und so weiter. Ich meine, ich kenne seine Frau ja gar nicht. Also ich glaube, es klingt alles nach einer Sexgeschichte. Ja. Hol dir das, wenn du Spaß dran hast. Und also du meinst, ich kann da ruhig ein bisschen weitermachen. Ja. Ich war mir da noch nicht so sicher, weil das war für mich das erste Mal. Ja, aber du hast ja auch Spaß dran, ne? Ja, klar. Ja. Ich meine, ich bin zurzeit solo, habe sowieso nicht viel Sex gehabt. Also. Ja. Juliane, viel Spaß. Und danke, und was machst du? Tolle Sendung. Und sei vorsichtig, ne? Immer schön mit Gummis, ne? Ist klar. Ja, klar. Tschö. Tschüss. Jetzt ist Nicole dran. Nicole ist 42 Jahre alt. Hi. Hallo. Nicole. Ja, und zwar zu dem Thema Schamhaarung rasieren. Ja, ja, ja. Ich habe das also jahrelang gemacht, auf Raten meines Zuhälters. Du bist... Meines ehemaligen. Du hast als Hure gearbeitet. Ja, 20 Jahre. Jetzt im Moment auch noch? Nein, nee. Ich habe aufgehört. Ja. Ich mache eine Ausbildung. Als was? Altenpflegerin. Als Altenpflegerin. Aha. Ja. Und weil ich so wenig Schambehaarung habe, habe ich mich eigentlich immer ein bisschen geschämt. Und dann hat er zu mir gesagt, rasier sie doch einfach ab. Mhm. Und dann habe ich das mit einem Einmalrasierer gemacht. Mit einem Einmalrasierer? Ja. Ja. Kennst du bestimmt. Nass, ne? Nee, trocken. Ach, trocken? Trocken und dann nachher sofort mit Babyöl eingecremt. Mit einem Einmalrasierer? Ne, kenne ich nicht. Ich rasiere mich immer mit so einer Maschine. Ich denke, ein Einmalrasierer... So im Fünferpack. Aha. Und das geht dann trocken? Aha. Und dann reibt man das mit Babyöl. Dann schön mit Babyöl, richtig schön. Und das ist dann unheimlich erotisch auch, wenn man dann nachher irgendwas macht. So. Also ich glaube, Peter wird die Ohren spitzen. Er hat ja das Problem, dass das dann irgendwie gleich stachelig wieder ist nach einer gewissen Zeit. Ja, also nach 3 Tagen muss man es dann schon wieder machen. Okay, nach 3 Tagen ist es? Also ein Einmalrasierer und trocken rasieren. Das ist sehr erotisch. Ja. Das hast du 20 Jahre gemacht? Ja. Aha. Und jetzt, wo du privat bist, auch noch? Nee, jetzt bin ich solo, jetzt habe ich im Moment keine Lust dazu. Ja, das ist dann auch wahrscheinlich eine gedankliche Verbindung auch noch an andere Zeiten dann für dich, ne, um das zu machen, ja. Ja, finde ich einen guten Tipp. Und wenn du bist ja dann wirklich erfahren und eine Fachfrau, dann wird es auch stimmen. Und wir wollen es gar nicht machen. Beim Oralverkehr ist es also viel angenehmer, als wenn er jetzt ein Mann ist und hat dann Haar im Mund oder was. Ja, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie unappetitlich. Ja, also ich tendiere auch eher in diese Richtung. Mag das auch sehr gerne bei Frauen. Finde ich sehr, sehr erotisch. Sehr schön. Ja, ist auch beim Blasen. Ich finde es bei Männern eigentlich auch schöner, so beim Blasen. Ja. Als wenn man da immer aufpassen muss, dass man da nicht irgendwas in den Mund reinkriegt. Sag mal, Nicole, lass uns noch ein paar Worte über dich reden. Ja. Ich finde das erstaunlich, dass du im Alter von Anfang 40 dann noch eine Lehre machst als Altenpflegerin. Ja. Du bist mitten in der Lehre im Moment drin. Ja. Wirst du nicht seltsam angeschaut von den anderen, die ja alle 20 sind oder so um die Kante? Nee, die wissen das nicht, was ich vorher gemacht habe. Und was erzählst du denen, was du vorher gemacht hast? Ja, das sage ich lieber nicht. Nee, sag nicht. Also du erzählst denen irgendwas. Die wissen nichts von deiner Vergangenheit. Genau. Mhm. Ja. Und wieso hast du dich gerade für den Beruf der Altenpflegerin entschieden? Ist ja nun, also einen größeren Gegensatz gibt es ja gar nicht mehr von Hure zur Altenpflegerin. Ja, erstmal mag ich alte Leute unheimlich gerne. Zweitens wird man nicht enttäuscht. Mhm. Und ja, ich helfe eigentlich gerne, obwohl ich kein Helfersyndrom habe. Ja, ja. Und ja, wir werden halt alle alt, ne? Mhm. Ist dir der Ausstieg aus dem prostituierten Milieu leicht gefallen? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und weil ich hatte mit meinem Zuhälter schon Schluss gemacht. Mhm. Und dann hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr. Mhm. Nun verdient man ja in der Lehre als Altenpflegerin wahrscheinlich erschreckend wenig. Im Gegensatz zu dem, was du vorher verdient hast. Wie kommst du finanziell klar? Ja, ich krieg Unterstützung. Mhm. Also das ist und ich bin eigentlich auch, Geld ist mir eigentlich nicht so wichtig. Hast du denn viel auch? Ich habe wahrscheinlich keinen Zuhälter gehabt. Ja. Hast du viel gespart in all den Jahren? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich gut verdient haben. Das habe ich alles abgegeben. An den Zuhälter? Mhm. Ehrlich? Ja, nix. Ist alles weg? Ja. Was hast du da so im Monat gemacht? Zum Schluss eigentlich gar nichts mehr. Das Nötigste und dann bin ich halt nach Hause gegangen. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und der hat dich dann auch gehen lassen? Ja. Mhm. Und du bereust es nicht und fühlst dich jetzt in deiner neuen Situation, in deinem neuen Leben wohl? Ja, super. Was würdest du sagen, du hast 20 Jahre jetzt diesen Job gemacht. Mhm. Was nimmst du aus diesen 20 Jahren mit? Was war das Positive für dich daran? Ja, dass ich bin also sehr behütet aufgewachsen und ich habe da das richtige Leben eigentlich kennengelernt. Mhm. Das die Menschheit der Leute und die Männer überhaupt. Du hast sehr viel über Menschen gelernt wahrscheinlich in der Zeit. Ja, sehr viel. Ja. Und das wiederum kannst du... Und dadurch habe ich mich auch selber gefunden irgendwie. Mhm. Und das kann dir sehr gut zugutekommen jetzt auch in deinem neuen Job, glaube ich. Ja, ich sehe das alles mit ein bisschen... Also ich finde, wenn man mit alten Menschen zusammenarbeitet, muss man auch eine Menge Portion Humor haben. Ja, klar. Und den Humor hast du bewahrt? Hast du den bewahrt? Ich habe einen Humor, ja, klar. Nicole. Ein Karnevalskind. Ein Karnevalskind, na wunderbar. Schön, mit dir geredet zu haben. Ja, und danke ich dir. Danke dir für den Tipp. Gut. Alles Gute. Hoffentlich hilft er weiter. Ich hoffe. Ne? Tschüss. Tschüss, mach's ciao. Gut, ciao. Jetzt ist Steffen dran und der ist 19 Jahre. Hallo, Steffen. Domi. Ja, wie geht's? Wie nett. Ja, gut, danke. Ja, hervorragend sogar. Ja, und zwar, ich habe ein kleines Problem, und zwar habe ich einen schwulen Freund. Ja. Aber ich habe jetzt auf einer Party eine sehr nette Dame kennengelernt, mit der ich auch eine Nacht zusammen verbracht habe. Halt, ich muss erstmal klären, bist du selbst auch schwul? Ja, das ist ja auch gerade mein Problem. Ich weiß es nicht so genau, ob ich nun schwul bin oder vielleicht bisexuell. Mhm. Denn also ich habe mit der Dame also eine nette Nacht verbracht und sie will auch ein bisschen weiter was von mir und ich bin mir über meine Gefühle noch nicht so ganz im Klaren und mein Freund dürfte das auch auf gar keinen Fall erfahren. Mhm. Wie lange bist du mit dem Jungen, mit dem Mann zusammen? Seit anderthalb Jahren. Ja, also eine richtig enge Partnerschaft. Ja doch, also wir leben zwar noch nicht zusammen, aber sonst ist es ziemlich eng. Mhm. Und wie war vorher dein Leben? Hast du vorher auch nur ausschließlich Kontakte zu Jungs und zu Männern gehabt? Nein, vorher habe ich mich eigentlich nicht so dafür interessiert. Das fing erst so mit 16 an. Mhm. Ja. Wie nicht interessiert? Für Männer oder für Sex generell? Ja, so für Sex generell. Hattest du denn auch schon mal, bevor du die Beziehung zu deinem Freund hattest, oder bevor die begonnen hat, Affären mit Frauen? Ja, aber das war nur so für eine Nacht. Das war eine One-Night-Stand. Mhm. Und danach habe ich ja diesen Jungen kennengelernt. Und dann ist das halt auch so gekommen, dass wir zusammengekommen sind. Mhm. Und jetzt ist nun diese Sache passiert mit dem Mädchen. Wie ist das eigentlich genau passiert? Also wir haben uns auf einer Party kennengelernt, wie das so passiert, und dann sind wir nachts zusammen ins Bett gehüpft. Ist das von ihr mehr ausgegangen oder von dir? Ja, mehr schon. Doch, ist von mehr von dir. Du hast dann aber gerne mitgemacht und das hat dir auch Spaß gemacht. Ja, doch, doch, klar. Nur das kommt jetzt aber ein bisschen zögerlich. Nee, doch, das war schon ganz nett. Fandst du es richtig geil? Also nee, richtig geil. Also ich bin mir in meinem Gefühl nicht so ganz im Klaren, denn mein Freund hat mich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich nun wirklich in sie verliebt bin oder ob ich nur ein bisschen Zuneigung suche. Hm. Ich weiß es nicht. Es klingt fast für mich so, als würdest du ein bisschen Zuneigung suchen. Wie du ja, das jetzt beschreibst. Also wenn du jetzt verliebt wärst, würdest du, finde ich, das euphorischer erzählen und erklären und beschreiben alles. Ja, also... Auch was das Sexuelle betrifft übrigens. Ja, also es ist nicht unbedingt meine Traumfrau, aber sie ist schon ganz nett. Mhm. Nettes Mädchen und ja, ich weiß also nicht so genau, was ich für sie empfinde. Du bist aber dann auch nicht so ganz zufrieden mit der Beziehung zu deinem Freund im Moment. Ja, er vernachlässigt mich im Moment ein bisschen und das ist nicht so gut. Was wäre denn, wenn er das erfahren würde, was du da gemacht hast? Oh, ich denke mal, er wäre sehr sauer und ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht, ob er Schluss machen würde oder sowas. Deshalb sollte das eigentlich auch nicht erfahren. Vielleicht resultiert diese ganze Geschichte, denke ich gerade, daraus, dass du eben nicht richtig glücklich bist mit deinem Freund im Moment. Ja. Und jetzt ist das mit der Frau halt passiert. Und natürlich wirst du, wenn das so gelaufen ist, hast du bisexuelle Anteile in dir. Hast du dich denn vorher so als rein schwul verstanden, bevor das passiert ist? Ja, eigentlich schon. Also dachte ich eigentlich immer. Und jetzt bist du ein bisschen irritiert. Ja. Denkst du beim Onanieren an diese Frau? Nein. Dann würde ich sagen, die bisexuellen Anteile sind doch relativ gering. Und ich würde mir keine großen Sorgen machen an deiner Stelle. Nein, es ist doch wunderbar, wenn du auf beiden Hochzeiten tanzen könntest. Das Problem ist im Moment nur mit deinem Freund. Ne? Du gehst deinem Freund ja fremd und das ist nicht in Ordnung. Ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich habe auch schon die Schuldgefühle und ich sehe auch ein, dass das ein Fehler von mir war. Ja. Aber ist nun mal halt leider passiert. Dann versuch doch lieber was an der Beziehung zu deinem Freund zu verändern und rede mit ihm und sprich ihn auf das an, was dir nicht gefällt. Ja, wir sehen uns auch im Moment kaum, denn er ist LKW-Fahrer und er ist also meistens nur noch am Wochenende da. Mhm. Hast du es denn mit ihm thematisiert schon, dass du dich unwohl fühlst? Nein, noch nicht richtig. Ja, dann haben wir ja nicht so viel Zeit. Ja gut, aber die Zeit muss ja nur sein. Ich finde, das ist wirklich der allererste Schritt, bevor du dich da jetzt irgendwie in irgendeine andere Affäre reinstürzt, die vielleicht auch nicht so richtig zündend ist. Mhm. Red mal mit deinem Freund, richtig Tacheles. Und wenn es nicht funktioniert, dann trennt euch halt. Und bleibt ja, also trennen will ich mich eigentlich nicht so, denn ich liebe ihn noch immer. Ja, aber dann tu auch was dafür und geh nicht mit fremden Frauen ins Bett. Ja, okay. Stefan, und wenn sich das noch weiterentwickelt mit der Bisexualität, Gratulation. Ja. Okay. Mein Lieber, ciao. Ja, und ich grüße noch das Gymnasium Hindenburg-Schule in Nienburg und ganz besonders Frau Leffig und Herrn Leffig und Frau Bierbrau und Herrn Pausen und Frau Rickermann. Nun ist aber gut. Und alle, die ich kenne. Ja, und alle, die dich mögen. Ne? Ja, und ich grüße natürlich auch. Und ich habe noch eine Frage, und zwar bist du eigentlich Jäger? Weil du da so viele... Ja, ich bin Jäger und gehe jede Nacht nach dieser Sendung auf die Jagd und schieße Rehböcke und Häschen. Ja, weil du da auch immer diese Geweihe anwendest. Genau, ich habe hunderte von Geweihen zu Hause. Das ist ja wunderbar. Tschüss, Steff. Na gut, dann noch weiter mal Zeit. Ciao. So, was machen wir jetzt? Jetzt kommt Anke dran. Anke ist 29 Jahre alt. Anke. Ja, Jürgen, guten Morgen. Hi. Hi. Was ist los? Und zwar folgendes. Der Peter hatte folgende Probleme gehabt mit dieser Schamhaarrasur. Ja. Also ich nehme jetzt seit kurzem dieses Veet. Das ist eine Enthaarungscreme, die ist für empfindliche Haut gedacht, gerade für den Schambereich. Veet heißt das? Ja, V-E-E-T geschrieben. Ja. Und ist extra eben halt in dem Bereich. Das heißt, man bekommt keine Pickelchen davon, aha, man bekommt auch keine Hautrötung und die Haare wachsen sehr sanft nach. Das heißt, man hat kein Kratzen oder irgendwie das raue Gefühl. Also wie stelle ich mir das vor? Du nimmst diese Creme oder ist das so eine Art Schaum auch? Nee, das ist wie so eine Creme, die wird richtig dick aufgetragen. Dick auf den Schambereich aufgetragen, auf die Haare? Ein bisschen. Dann ist so ein Spachtel dabei. Oh. Ja, es ist nicht so ein Plastikspachtel, würde ich jetzt mal eher sagen. Also man trägt es dick auf und wie lange wartet man dann? 5 Minuten. Nur 5 Minuten? Nur 5 Minuten. Dann holt man aus der Kiste den Spachtel. Und dann ganz vorsichtig geht man dann entlang. Mit Hämmerchen? Die Haare ab und dann ist das Thema gegessen. So, nur den Spachtel? Mit dem Spachtel, richtig. Der ist ja mit Beiling in der Packung. Und da kriegt man alles ab? Da in jede Ritze und Fuge kommt man da rein? Bitte? In jede Ritze und Fuge? Da man rein, ja. Das ist ja toll. Und danach muss man nochmal duschen wahrscheinlich, ne? Man muss duschen, man sollte aber anschließend keine Lotion auftragen oder irgendwas oder Parfüm auftragen. Man sollte es einfach so lassen, wie es ist. Vielleicht Aftershave. Um Gottes Willen. Dann gehst du laufen. Nee, mit Sicherheit nicht. Also man sollte nur diese Lotion, also dieses Zeug drauf machen und 5 Minuten einwirken lassen und dann eben halt also diese Spachtel wegmachen. Mit diesem Weht hast du gute Erfahrungen? Habe ich sehr gute Erfahrungen mit. Und das wächst ganz sanft nach? Richtig. Und wie oft benutzt du das? Man hat so zwischen 4-5 Wochen Ruhe. Also ehe das wieder richtig nachgewachsen ist. Und hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker? Gar nichts. Gar nichts. Ich bin im Drogeriemarkt, ist auch nicht so teuer, ist eine ziemlich große Tube. Warum, Okay. Warum stehst du denn so sehr darauf im Schambereich? Ich sag mal, seitdem ich mit der Antibabypille sehr, sehr viel Haare bekommen habe, und das natürlich aus dem Zip guckt, sieht das natürlich nicht so toll aus. Also macht man natürlich das weg, ist klar, ne? Hast du einen festen Freund im Moment? Ja, der sitzt im Wohnzimmer. Der sitzt im Wohnzimmer. Hallo, ich grüße dich, fester Freund. Ja, der ist Michael. Hallo Michael. Und Jetzt langsam. Nimmt der diese Creme auch zur Enthaarung? Nein. Nein, also es ist in eurer Partnerschaft nur auf euch, auf dich konzentriert. Richtig. Ich bin die Ältere, dann ist das ganz okay. Dann, weil du die Ältere bist. Richtig. Würdest du denn das nicht auch scharf finden, wenn dein Freund enthaart wäre dort? Er lacht nur, ne? Ich glaube weniger. Weniger? Nee, glaube ich nicht. Na gut, also wenn ihr euch so geeinigt habt, ist das ja in Ordnung. Ja, das Problem ist auch, der ist vor ungefähr 2 Monaten am Leistenbruch operiert worden und hat eine ziemlich lange Narbe und ich möchte dem das auch im Moment noch nicht zutrauen. Und du möchtest auch die Narbe nicht immer sehen? Ja, die Narbe möchte ich nicht sehen, aber die sehe ich ja trotzdem. Ich meine, die ist ziemlich lang und ziemlich groß und ich sag mal, da kommst du nachher irgendwie damit ran, entzündet sich vielleicht. Ja, natürlich, nachher. Ja, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und mit seiner Narbe hat er noch ziemliche Probleme. Ja, das dauert eine Weile, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ja, eben. Liebe Anke, danke für den Tipp. Also wir kriegen ja wunderbare Tipps. Peter wird begeistert sein. Möchte ich hoffen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, ich euch auch. Ja, tschüss. Ciao. 1.32 Uhr, 35 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Ist 1 Live Domian von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Talkshow hier, Telefon-Talkshow bei uns. Ihr könnt ganz einfach anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. Und jetzt haben wir wieder jemanden über Bildtelefon aus der Königsburg in Krefeld. Und das müsste der Nico sein. Nico, 27 Jahre, ist das richtig? Ja, genau. Hallo. Nico, hi. Du siehst aber scharf angezogen aus. Ja, vielen Dank. Als allererstes wollte ich dir erstmal sagen, sehr viel Kompliment. Danke. Für deine Sendung. Danke. So, zweitens, mein Problem ist, ich arbeite seit einigen Jahren in der Königsburg, in Krefeld, an der Haupttheke. Ja. Und das Problem ist mehr oder weniger, dass ich angegraben werde. Mhm. Von wem? Und zwar von Gästen. Mhm. Gut, es ist ja nicht schlecht, dass ich angegraben werde. Ja. Aber das Problem ist, wenn ich eine Beziehung anfange, dass viele Leute nicht damit klarkommen, beziehungsweise jetzt Freund oder Freundin, ich bin bisexuell veranlagt, dass mein Freund oder Freund damit klar werden, wenn ich in der Theke bin und mit irgendwelchen Leuten am Flirten bin. Mhm. Ich meine, das gehört ja zum Job zu, als Kellner. Also das Problem liegt dann eher... Das Problem liegt dann eher an deinem Partner oder deiner Partnerin als dann bei dir. Du kommst damit klar, aber der Partner nicht. Ich habe kein Problem mit, aber eher mein Partner oder Partnerin kommt einfach nicht damit klar. Bist du im Moment in festen Händen? Nein, momentan bin ich solo. Ja, dann ist es ja wunderbar. Wunderbar? Ja. Naja. Wie? Würde ich nicht unbedingt sagen, wunderbar. Warum nicht? Also, ich meine, welcher Mensch will keine Beziehung haben? Ja, nein, da hast du völlig recht. Nein, ich meine, wunderbar insofern, dass diese Problematik nicht auftaucht im Moment. Naja, gut, okay, aber gerne würde ich eine feste Beziehung haben. Sag mir bitte mal, wie die Leute dich anbaggern und anmachen. Anbaggern? Die Anbaggerei ist eigentlich sehr, sehr direkt. Entweder die sagen zu mir, Frauen wie auch Männer, entweder geben mir einen aus oder die sagen ganz sofort, ja, ich will mit ihr schlafen. Ehrlich, das sagen? Mein Ausdruck. Das sagen die sofort? Ja, ganz direkt. Mhm. Ja, ich will mit ihr schlafen, ich will mit ihr ins Bett. Das habe ich schon letzte Woche gehabt, letztes Wochenende. Eine Frau meinte zu mir, ich finde ich sehr interessant, ich will mit ihr schlafen, aber no one night stand. Und auf diese Art möchte ich nicht, weil da fühle ich mich billig. Mhm. Wie reagierst du darauf? Sagst du dann immer kategorisch nein oder wirst du auch schon mal schwach, wenn dir jemand gut gefällt? Sagen wir so, ich habe ein Prinzip, als Kellner hinter der Theke fange ich normalerweise nie was an mit Gästen. Wie oft hast du schon was angefangen? Unter uns jetzt? Unter uns in den 7 Jahren 6 Mal und davon habe ich einmal eine langjährige Beziehung gehabt. Ja, das ist okay, das ist im grünen Bereich, finde ich. Okay, danke. Ja gut, okay, aber... Aber ich meine, du darfst dich auch nicht wundern. Du siehst ja auch, zumindest das, was ich von dir sehen kann, recht aufreizend aus, ne? Dass die Leute dann auch auf dich... Ja, vielen Dank, okay. Ja, nee, ist doch klar, ne? Dass die Leute dann auch anbeißen und... Ja, aber nur, dass die Leute mich dann als Sexobjekt sehen, das ist mein Problem. Dann zieh doch demnächst immer einen dicken Rollkragenpullover an. Ich glaube, das wäre nicht angepasst. Das wäre vielleicht ein bisschen zu warm auch, ne? Ja, es ist zu warm für eine Diskothek, für eine Abenddiskothek. Also, du hast es gerade so formuliert. Wenn du eine Beziehung hast, ist das immer problematisch, diese Anbaggerei. Aber ich glaube doch, wenn man eine Liebesbeziehung zu jemandem hat, kann man der Person doch verständlich machen, das ist Job und ich block da eh immer ab und du brauchst ja keine Sorgen zu machen. Ja gut, okay, aber wenn du jetzt einen Mann oder eine Frau an der Theke hast, mit der du flirtest, gehört zum Job dazu. Eben, ja. Hier in Krefeld. Ja. Klar, ich meine, wie willst du einen Partner es verständlich machen, dass es zum Job dazugehört, wenn er sich nicht damit auskennt? Also das muss aber schon ein ziemlich blöder Partner sein, wenn er das nicht kapiert. Das ist doch normal, dass man auch als Kellner ein bisschen flirten muss, damit der Rubel rollt. Es ist aber nicht nur das erste Mal. Aha, also du hast da wirklich Probleme. Dann kann ich dir wirklich nur einen Partner wünschen oder eine Partnerin, die da ein bisschen toleranter mit umgeht. Ich hoffe es, ich würde es in Zukunft auch mal finden. Ich hoffe es aber. Wo gehst du denn auf die Suche nach Menschen, nach Liebesobjekten? Nach Menschen, sagen wir mal so. Normalerweise fange ich ja mit meinen Gästen nichts an, außer ich finde jemanden sehr, sehr interessant. Mhm. Ansonsten privat, weil wenn ich jetzt in der Theke stehe, sehen viele Leute mich als Sexobjekt. Mhm. Wenn ich privat unterwegs bin, sehen die Leute mich als meine Person, als meine Gedanken, mein Herz. Na, die sehen dich vielleicht zuerst auch mal als Sexobjekt, wenn du so ausgehst, wie du jetzt aussiehst. Ja gut, okay, ich gehe des Öfteren auch so aus. Also Nico, wir werden... Ja gut, okay, danke. Wir werden die 1000 Briefe, die bestimmt kommen, an dich weiterleiten, von Leuten, die dich kennenlernen wollen. Ja gut, okay, mein Interesse ist, wenn jetzt irgendwelche Leute Interesse haben sollten an mir, jetzt an meinen Gedanken und Gefühle... Ja. An die Königsburg, an Nico. An Nico. Was ist denn dein, wo wir gerade, vielleicht zum Schluss können wir das ja noch sagen, was ist denn der beste Charakterzug, den du hast? Der beste, Treue. Treue. Das ist schön, das gefällt mir sehr gut. Treue ist bei mir an erster Stelle. Ja. Nico, ich wünsche dir, dass du nicht so sehr heftig angebaggert wirst. Und ich wünsche dir, dass du bald sehr viel und sehr lange treu sein kannst. Ja, ich hoffe es. Mein Lieber. Ich hoffe es auch sehr. Jetzt aber ran an die Theke. Was ist übrigens das Innengetränk zurzeit? Das Innengetränk? Ja. Momentan ist Wodka Red Bull. Wodka Red Bull. Trinke ich vielleicht... Wodka Red Bull ist momentan das Innengetränk. Trinke ich vielleicht nach der Sendung heute. Ja, gut, okay, ich denke an dich. Tschüss, Nico. Ciao. Darf ich irgendwelchen Grüßen ausrichten? Ja, okay, aber nicht so viele. Ganz, ganz schnell Gruß an viele, an meine Cousine, an meine liebste Cousine, an Elke, an meine beste Freundin, an Isan und Uli. Klasse, tschüss. Alles klar, danke, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, jetzt sind wir wieder verbunden nur mit Telefon, mit normalem Telefon, und zwar mit Steffi, 28 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Steffi. Und Michael ist da irgendwo im Hintergrund auch? Nee, Michael ist leider jetzt im Bett. Der muss morgen früh arbeiten. Ach, und der konnte nicht mehr so lange warten. Der Arme, was muss er denn arbeiten morgen? Ja, am Heiligen Samstag. Selbstständig und er muss um 7 Uhr raus. Oh, das kann ich gut verstehen, dass er dann ins Bett geht. Und wir hatten gedacht, wir kommen vielleicht was früher ran und deshalb... Der Andrang ist wieder so groß. Genau. Aber es ist auch wunderbar, mit dir zu reden. Dankeschön. Dann lass uns gleich zum Thema kommen. Ja, es geht eigentlich darum, um das Thema, ich würde mal sagen, Sexsucht. Sexsucht? Ja. Ja. Weil, ich würde mal so sagen, vor 4 Jahren, als wir zwei uns kennengelernt haben, waren wir ziemlich normal. Ja. Normal in Anführungsstrichen, also es gab kein Nebenher und Sonstiges. Mhm. Und wir haben halt hin und wieder mal aus wahre Liebe und was es da also gibt. Und da haben wir mal was von Pärchenclubs gehört. Mhm. Und naja, haben dann halt auch mal so einen Faxabruf gestartet. Und ja, unser erster Stand war dann halt so ein Pärchenclub. Mhm. Und da sind wir dann auch hin und haben dann halt Bekanntschaften gestartet, wo ich sag mal, vor 4 Jahren noch gesagt hätte, das würde mir niemals in den Sinn kommen. Mhm. Und wir wurden halt verführt von einem anderen Pärchen und es hat uns beiden sehr gut gefallen. Ja. Jetzt hat sich das Ganze aber so gesteigert, dass wir halt Sex nur noch mit anderen Pärchen oder anderen Männern haben und ich krieg da langsam ein bisschen Angst. Das heißt, ihr beide alleine schlaft gar nicht mehr miteinander? Nee. Es müssen immer andere Menschen dabei sein? Ja. Das ist schon bedenklich, finde ja. ich. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon so, dass ihr nicht mehr alleine miteinander könnt? Ja, so ein Jahr. Ein Jahr schon? Ja. Ein Jahr. Und wie oft kommt es dann zu diesen Gruppensexaktionen? Ja, eigentlich jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Immer in solchen Clubs oder auch schon mal bei euch zu Hause? Also Clubs überhaupt nicht mehr, weil ich habe unheimliche Angst vor AIDS. Mhm. Das muss ich dabei sagen. Mhm. Und da ist es halt ziemlich unpersönlich, was da so abgeht. Ne? Also sind das bekannte Pärchen mittlerweile? Das sind alles Bekannte, ja. Und ihr trefft euch dann einfach zu solchen netten, kuscheligen Sexabenden? Ja, genau. Mhm. Also meistens läuft das dann auf Wahrheit oder Pflicht. Also so ganz kindliche Spiele, sag ich mal, fängt das dann so an. Was ist Wahrheit oder Pflicht? Ja, also Wahrheit oder Pflicht und meistens kommt dann Pflicht und dann geht das dann ab. Ne? Und ich frage, was ist Wahrheit oder Pflicht? Ist das ein Spiel oder wie? Das ist so ein Spiel, das man so von früher her kennt. Da sagt man halt, wenn man Wahrheit sagt, dann muss man irgendeine Frage halt beantworten und die gehen dann halt direkt in die Vollen und sagen, wie wäre es denn mal, wenn jetzt ein Pärchen da sitzt oder Bekannte, ja, wie stellst du dir das vor mit zwei Frauen und so weiter? Und naja, und dann kitzeln wir das Ganze so aus denen raus und sind eigentlich nur darauf aus, die zwei zu vergewaltigen. So. Also auf sagen wir zu verführen. Basis gesagt, es ist eigentlich gemein, ja. Also es läuft so ab, dass die dann zu euch nach Hause kommen. Ihr geht erstmal ins Wohnzimmer, vermute ich. Ja, meistens erst schön was essen oder so. Ach, das schon doch als Vorspiel. Ja, genau. Aber alle haben im Kopf, dass es letztendlich darauf hinausläuft, auf Sex. Genau. Mhm. Und das, was mir so Bedenken macht, weil, wo ich auch ein bisschen Angst mittlerweile kriege, ist halt, wir haben uns halt sehr entwickelt. Also wir sind mittlerweile gepierst in Brust und anderen Bereichen, Genitalbereich und so weiter, auch rasiert. Steffi, jetzt sag mir doch mal ganz, ganz schlicht und einfach, du sagst, du schläfst nicht mehr mit deinem Freund seit einem Jahr alleine. Warum denn nicht? Ja, also mich macht es an, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich mir vorher hätte auch nie vorstellen können, wenn mein Mann halt, er findet das geil, wenn ich mit einem anderen Mann schlafe. Mhm. Also das heißt, ihr findet es zu langweilig, wenn ihr beide alleine seid? Langweilig würde ich nicht sagen. Also wenn wir beide auch so miteinander schlafen, mein Mann zum Beispiel, der fängt dann an, stell dir vor, ich wäre der und der und der und der, also irgendwie... spielen da doch auch, wenn wir alleine miteinander ab und zu mal schlafen. Ja, aber das hat ja nun ein Jahr nicht stattgefunden jetzt. Schon ein, zwei Mal, sag ich mal, aber dann auch nur mit dem Hintergedanken. Mit den Fantasien. Stell dir vor, ja, ich wäre der und der dabei. Und wie gesagt, das dehnt sich mittlerweile so aus, dass wir halt... Also ihr macht das richtig Probleme mittlerweile. Ja. Mhm. Und du hast Angst, dass eure Beziehung vielleicht darunter auch scheitern könnte? Bitte? Hast du auch Angst, dass eure Beziehung darunter eventuell scheitern könnte? Auf keinen Fall. Nein. Also mir macht das auch nichts aus, wenn ich ihn sehe oder so. Halt nur, ich meine, es kommt drauf, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also, ich sag ja, deshalb, ich wollte mal mit einem reden, weil vor 4 Jahren hätte ich gesagt, wenn mein Mann mal mit einer anderen Frau schläft, oder mit einem Mann oder so. Also, um es nochmal alles richtig klarzustellen, dir wäre ganz lieb, ihr würdet diese Sachen weitermachen, aber nebenher, parallel, sollte auch eure eigene Sexualität stattfinden. Das wäre dir am liebsten. Hallo? Ja? Ja, du warst gerade mal weg, Steffi. Das wäre dir am liebsten. Ja. Das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Dass ihr euch wieder... Ja, vor allem, weil der Kick immer größer wird. Also mittlerweile sind wir also so weit, dass mein Mann sagt, boah, mich macht ihr Würde jetzt anmachen, wenn du mit 10 Männern... Hey. Wenn dich 10 Männern deiner Wahl nehmen würden und ich könnte dann dirigieren, wer was macht. Also und du hast gerade am Anfang ein richtiges Stichwort gesagt. Da bin ich nämlich jetzt völlig überfragt. Du hast gesagt Sexsucht und das klingt alles schon ein bisschen, das klingt extrem, was du beschreibst. Ja. Wenn du darunter leidest, wenn ihr darunter leidet und wenn ihr auch eure Zweier-Sexualität pflegen wollt und das alleine nicht gebacken kriegt, würde ich wirklich an eurer Stelle mal zu einem Sexualtherapeuten gehen. Mhm. Wirklich. Ich erahne jetzt im Moment, wie du das beschreibst, dass das schon Dimensionen angenommen hat, dass ihr gar nicht mehr Herr über eure eigenen Geilheiten da werdet. Ja, genau. Mhm? Ja. Das ist echt teilweise komisch, ne? Vor allem, weil wir wirklich danach suchen, ne? Mittlerweile. Oder manchmal meine ich auch, es ihm recht machen zu müssen, weil ich sag mal jetzt, wenn ich so mit dir rede, sage ich mir, eigentlich bin ich gar nicht der Typ dazu. Steffi, ich mache einen Vorschlag. Wir rufen dich gleich nochmal an und vielleicht kann dir meine Psychologin, die Eike Lunalski, ein paar Anlaufstellen geben, ein paar Adressen geben in deiner Gegend von entsprechenden Therapeuten. Ja, das wäre super. Dann könnt ihr mal gucken und das gemeinsam entscheiden, wie dringend das nun wirklich ist. Alles klar. Viel Glück, alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Jetzt ist Sascha dran und Sascha ist wie alt? Ja, ich bin 26. Ja, schön. Ich wollte an sich über das Thema von gestern reden. Und zwar hat die Agnes da gestern mit Sie geredet über Aufschlitzen der Haut oder Cutting. Wir hatten gestern das Thema Lust am Schmerz. Ja, genau. Ja. Bei mir ist das vielleicht sogar noch ein bisschen extremer. Die Vorgeschichte, ich habe mit 18 so die ersten Tattoos gehabt. Mhm. Und dann mit 22 ging das halt weiter, habe ich halt auch versucht ein bisschen mit Piercing. Mhm. Da sind jetzt so 7 Piercings mittlerweile da, 2 im Penis. Mhm. Und zwar der Prinz Albert, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt. Das wurde mir schon mal erzählt in der Sendung. Erklär es nochmal. Das wird also vorne durch die Eichel gestochen. Mhm. Dann habe ich noch einen im Hodensack und eine Diode. Diode ist also, wenn der Penis steif ist, längs, sage ich jetzt mal. Mhm. Klingt schauderhaft, immer wenn ich das höre. Ja, ist also auch, sag ich mal, ich würde es vielleicht nicht nochmal machen. Also durch die Eichel durch finde ich das krasseste eigentlich. Ja, ist auch an sich am gefährlichsten und das hat am schlechtesten Verhalten. Wer hat das gemacht bei dir? Im Piercingstudio. In einem Piercingstudio? Ja. Ich hoffe mit Betäubung. Ja, mit Zylokain ist also alles 100%. Muss doch tierisch geblutet haben, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee. Weil heißt gar nicht, okay, die Braunüle geht durch, das blutet klar. Und das ist im Moment auch noch nicht richtig verheilt bei dir? Das ist jetzt, also seit 1,5 Jahren ungefähr und hat gedauert, ja, ich würde fast sagen 4 Monate. 4 Monate? Ja, mit Stammkunde in der Apotheke. Mhm. Da kriegt man dann Beta-Isadonna, Mercochrom, was man drauf tun kann. Findest du es nach wie vor denn richtig, dass du es hast machen lassen? Nee, also wie gesagt, ich würde es nicht nochmal machen. Mhm. Das war so eine spontane Idee von mir, weil also das Tätowieren... Kann man das Ding nicht rausnehmen? Wächst das wieder zu? Es wächst zu, aber ich sag mal, die Schmerzen habe ich nicht umsonst da reinmachen lassen. Kann man denn, wenn man durch die Eichel so ein Ding hat, kann man da normal mit jemandem schlafen? Ja, das wollte ich euch auch noch erzählen. Das ist eine lustige Geschichte. Man sollte darauf achten jetzt, so wie die Juliane eben erzählte mit den Blasen. Wenn eine Frau ein Zungenpiercing hat, das kann sie also schon verfangen. Und da möchte ich dann nicht zum Krankenhaus mit derjenigen dann fahren. Ist klar. Wie machst du das überhaupt mit Kondomen, wenn du so ein Ding da dran hast? Ich habe eine feste Freundin. Ja, aber gut, die hast du vielleicht nicht immer. Insofern ist das doch wirklich ein ernstzunehmendes Problem dann, ne? Dass du nichts zugezogen hast. Aber ganz ehrlich, also zur Zeit, also die 1,5 Jahre jetzt bin ich mit der Frau zusammen. Lust am Schmerz. Ja, und jetzt wollte ich noch zum Cutting vielleicht was erzählen. Ja. Und zwar, Agnes hat ja an sich sich nur ein bisschen die Haut angeritzt. Mhm. Bei mir ist das also, ja, ich würde mal sagen, eine halbe Briefmarke oder 50 Pfennigstück groß. Wie die Sachen, die ich dann mit dem Skalpell mir selber raustrenne. Moment mal, du trennst dir aus deiner Haut etwas heraus? Ja, jetzt also nicht so tief, dass es auf den Knochen geht. Mhm. Wo trennst du das denn raus? Verschieden, am Bein, am Finger, Oberarm, Bauch. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also du nimmst eine, nochmal ganz klar, um es mir klar vorzustellen, du nimmst eine Rasierklinge? Nee, also ich schon ein steriles Skalpell. Achso, du bereitest das richtig vor, es wird desinfiziert. Ja, richtig, ja. Dann gehst du an dein Bein und schneidest dir kleine Hautstücke heraus. Ja. Vielleicht so fein, dass es kaum blutet. Nee, also das blutet schon extrem. Das blutet extrem. Ja. So, jetzt hast du dieses Stückchen Haut oder das Stückchen Fleisch, so, ne, so Fleisch-Haut-Gemenge, hast du abgeschnitten. Mhm. Und dann, was machst du dann? Ich glaube, es ist also bei mir so das Extreme daran. Der Schmerz, das Blut. Man kann es vielleicht so erklären, warum geht man im Puff? Man kann es nicht erklären. Er geht halt hin, weil er Lust dran hat. Mhm. Ja, warum fährt man extrem Mountainbike? Das habe ich gestern auch mitbekommen. Das kann man nicht erklären. Nee, also das ich meine, gestern dein einer Kollege, der angerufen hat, der das Gift da geschluckt hat. Also der hat für mich einen Kopfschuss. Der weiß nicht, was er macht. Aber ich sag mal, die Sachen, ich kann sie nicht erklären, warum. Meine Frage war gerade, dieses Stückchen, das ist wirklich bizarr, was du erzählst. Ja. Du schneidest das Stückchen Fleisch raus. Was machst du dann mit diesem Stückchen Fleisch? Also ich guck mir nicht an, aber leg mir das auf ein Silbertablett. Wo tust du meistens weg, oder wie? Ja. Wie viel Stellen hast du denn an deinem Körper jetzt schon so? Das sind einige. Die deshalb vernarbt dann? Ja, ne? Ja, das sind sogar ganz extreme Narben. Wie groß, sag mal, sind die im Durchschnitt? Wie ich drauf bin. Also eine Briefmarkegröße ist meistens drin. Das ist schon recht groß, finde ich, zum Rausschneiden. Ja. Mhm. Und danach desinfizierst du die Wunde ganz ordentlich und tust ein Pflaster drauf? Oder wie gesagt, also der Stammkunde in der Apotheke, Beta Isadonna, Mercochrom, das sind so die gängigen Medikamente, die man drauf tun kann. Ich habe gestern immer die Leute gefragt, manche haben ja gesagt, manche nein. Hat das für dich auch eine sexuelle Komponente? Nee, überhaupt nicht. Nee. Es ist einfach der Spaß an die Lust an diesem Schmerz wirklich. Ich würde sagen, ganz extremer. Das ist nicht was jeder. Also man kann nicht sagen, Narben sind schön. Mhm. Oder ich würde auch niemals damit irgendwie mich brüsten, ja. Im Freibad, ja, dann schämt man sich schon, klar. Kann ich gerade sagen, oder gibst du sogar bei deinen Kumpels damit nee, an? Nee, gar nicht. Also ich glaube, es wissen ganz wenige davon, von meiner Leidenschaft. Mhm. Und da kann man auch nicht mit angeben, weil ich sag mal. Aber im Schwimmbad sieht man es doch. Ja, klar. Mhm. Ich sage, ich schäme mich auch da. Mhm, ja. Ja, aber trotzdem ist der Reiz größer, die Sache zu machen. Also, welcher Körperteil oder welche Körperregionen sind denn tabu für dich? Unterarme, weil man das dann sieht. Ja, Gesicht auch wahrscheinlich, ja, ne? Ja, mhm. Also das kann man nicht machen. Bist du so drauf, dass du unter Umständen auch an deinen Schwanz gehst und da schneidest? Das nicht. Mhm. Also die Piercings, die sind okay, aber da will ich nie dran. Nun hast du eine feste Freundin, sagst du. Sagt, schüttelt die nicht den Kopf und sagt, der hat einen Schuss, der Junge? Am Anfang schon, die kam also gar nicht damit klar. Darf die zugucken? Nee, auch nicht. Also das mache ich so, ich sag mal, wie jemand, der sich vielleicht masturbiert oder was, der sich in ein stilles Kämmerchen reinsetzt, so mache ich das auch. Gibt es denn besondere so Lebenssituationen, in denen du es erst recht gerne machst? Ja, wenn ich ganz, ich sag mal, wenn ich gut drauf bin. Wenn du gut drauf bist? Ja. Also ist es nicht... Wenn irgendwas Schönes gewesen ist oder... Also du schläfst mit deiner Freundin und gehst dann hinterher ins Büro? Nee, um Gottes Willen, nein. Nee, wenn irgendwas Gutes am Tag gewesen ist, ich hatte Spaß gehabt... Dann machst du es schön gemütlich und schneidest dir so richtig nett ein Stückchen Fleisch raus. Wie einer, was weiß ich, der sich einen Joint raucht, abends zur Entspannung hau ich mir dann ein Stück weg. Was es alles gibt. Ja. Was es alles gibt. Ich wollte dich gerade noch fragen, jetzt habe ich vergessen. Da war noch was Wichtiges, jetzt ist es flutsch. Egal. Hast du den Eindruck, du bist 26, dass das auch stärker wird, das Ganze? Ich glaube schon, ja. Mhm. Also wie gesagt, vor 2 Jahren ungefähr habe ich damit angefangen, mit ganz kleinen Sachen. Mhm. Und ich merke also jetzt, dass also schon extremer wird, also die Beine sind sehr stark. Mhm. Und es geht auch immer mehr so in den Bereich rein, auch die Stücke etwas größer zu schneiden. Weil die Angst ist nicht mehr da. Ich habe vorher habe ich selber bezeugt, man bekommt auch Zylokain, dass man auf die Haut spritzen kann. Man lässt es ein paar Minuten einwirken. Die Stelle, wo man draufgesprüht hat, ist betäubt. Und das lasse ich jetzt schon ganz weg. Ich wollte gerade sagen, dann verstehe ich es überhaupt nicht mehr. Wenn es betäubt ist, dann... Nee, also das waren so meine Anfänge. Das waren die Anfänge. Ja, genau. Macht dir das Sorge, dieses Ganze? Du redest da sehr locker drüber. Sorge... Ich glaube, ich habe es im Griff. Mhm. Ich könnte also auch jederzeit, denke ich mal, damit aufhören. Ja. Ich meine, das sagt ein Drogenabhängiger auch, dass er jederzeit damit aufhören kann. Ich wollte sagen, du musst es wirklich im Blick haben. Ja, ne? Ich weiß. Irgendwann ist die Grenze erreicht, wo es dann wirklich, dann ist es pathologisch, ne, das Ganze. Dann kannst du aber ich sage auch ganz ehrlich, ich habe ja auch mit den Tattoos angefangen und wo ich gemerkt habe, so, ich habe einen auf der Schulter, einen auf dem Arm, damit ist jetzt erstmal Schluss. Ja. Und so kann ich es auch, glaube ich, dann genau mit dem Cutting auch vollbringen. Ich hoffe es. Wir hoffen es alle für dich, Sascha. Ja, vielen Dank, Thomas. Tschüss. Kann ich noch kurz zwei Mann grüßen? Mensch, heute ist es aber mit dem Grüßen. Ja, ich muss zwei noch gerade grüßen. Wir haben sich heute ein Auto gekauft. Einmal den Mokka und die Katja und den Jörg, Achim und Roland. Jetzt aber. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir wieder ein Bildtelefon. Und ich begrüße ganz herzlich Marlene. Marlene! Siehst du mich? Ja, ich sehe dich wunderbar. Wie alt bist du, Marlene? 50. 50? Und ich habe letztes Jahr mit dir schon mal ein paar Mal telefoniert. Ist das wahr? Und ich habe seit kurzem ein Bildtelefon. Ja, wie modern. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt rufe ich dich mal an und ich habe auch ein Problem. Ja, bitte. Ich habe zu dir ein sehr großes Vertrauen. Und jetzt wollte ich dich einmal fragen, weil es ist ja so, ich war ein paar Jahre alleine, ja. Mhm. Und jetzt habe ich seit kurzem halt einen Bekannten oder einen Freund. Und ich kann mit dem nicht ins Bett gehen. Warum? Was das ist. Warum nicht? Ich weiß nicht. Entweder liegt es an mir. Hörst du mich? Ja, gut. Mhm. Ja. Entweder liegt es an mir oder liegt es an ihm. Er ist sehr seriös, nett, alles. Mhm. Aber bald es um dies geht, dass er intim mit mir werden will, ekelt er mich an. Also er hat schon Versuche unternommen. Ja. Ja. Und dann ja, ist... Aber in mir kommt es gar nicht auf, das Gefühl, sondern mir wäre lieber, wenn er impotent wäre und nur ein Kumpel für mich. Hast du in irgendeiner Weise eine Erklärung, warum du da so einen Ekel empfindest? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht es das aus, weil ich ein paar Jahre alleine war, dass ich da irgendwie... Ich weiß es nicht. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Du hattest früher aber durchaus normale sexuelle Kontakte. Ich war ja verheiratet. Das lief normal auch, sexuell. Ja. Und dann war ich aber über 5 Jahre alleine. Marlene, kann es ganz einfach sein, dass du auf den Typ nicht stehst, äußerlich, dass du den als netten Kumpel siehst, aber dass der dich einfach nicht anmacht? Weißt du, das ist ja so, er macht mich schon an. Ja. Aber sobald es um das ginge, ist wie auf einen Schlag weg und krieg ein Ekel. Also du findest ihn schon anziehend und attraktiv? Ja. Ja. Wie weit ist es denn schon? Wie weit ist es denn schon gegangen? Wie weit ist er denn schon an mich ran? Darf ich dir das ehrlich sagen? Ja, bitte. Wir sind miteinander ins Bett gegangen und dann habe ich ihn aus dem Bett rausgeschmissen. Was hat er denn da gesagt? Ja, er ist nicht böse, sagt er, ich lasse der Zeit. Aber auf einmal habe ich so eine Wut gekriegt und wenn der nicht freiwillig raus war, hätte ich meine geschmiert. Geht ihr denn so zärtlich miteinander um? Haltet ihr Händchen? Ja, das natürlich, ja. Alles. Küsst ihr euch auch? Ja, das auch. Alles. Aber auf einmal habe ich es, ich weiß nicht, was das ist, auf einmal sehe ich den mit ganz anderen Augen und dann kriege ich einen Ekel und dann denke ich mir, ja, vielleicht bin ich nicht mehr ganz normal oder was. Marlene, du sagst, du siehst ihn mit ganz anderen Augen. Mit welchen Augen siehst du ihn? Ekelerregend. Einfach nur ekelerregend. Mhm. Ja. Das ist aber dann eine traurige Sache. Du hast einen Freund, den du nett findest, den du attraktiv findest, ja. Aber es flog dann halt im Bett nicht mehr. Sobald er seine Kleidung über den Stuhl oder aufhängt und steht nackt vor mir, dann ekelt's mir. Wobei dich normalerweise Männer nicht ekeln. Normal nicht, nein, aber ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht besteht die einzige Möglichkeit darin, dass du das doch wirklich ganz langsam mit ihm trainierst quasi, dass ihr nicht gleich miteinander ins Bett geht, sondern vielleicht auf der Couch mal ein bisschen mehr kuschelt und, weißt du, immer so Zentimeter für Zentimeter euch annähert. Ja, aber schau, jetzt ist er fast ein halbes Jahr. Ja gut, aber es hat ja bisher nicht viel gebracht, denn wenn du das vielleicht mehr in diese Richtung forcierst, ich habe sonst auch keine Und der hat eine Engelsgeduld, weißt du, andere würde sagen, weißt du, Frau, hab mich doch gern. Ja, das, du spinnst doch für mich, das, oder was? Das ist ja toll. Das würde andere sagen. Ja, das ist ja toll. Also es scheint schon ein netter Mann zu sein. Versuch doch mal so ganz klein bisschen immer Millimeter für Millimeter weiter zu gehen. Küss ihn inständig. Das will ich aber gar nicht. Das willst du gar nicht. Nein, ja, Marlene, ich will es nicht. Dann musst du ihm das so sagen, dass du nur eine platonische Beziehung hast. Aber was kann ich... Domian, was kann ich da tun? Vielleicht ist in mir irgendwas. Pass auf, Marlene. Wenn ich Zahnweh habe, geh zum Zahnarzt. Ja, pass auf. Deshalb, pass auf, unsere Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Bitte bleib mal dran. Wir werden, die Elke, meine Psychologin, wird noch ein paar Worte mit dir reden. Okay? Okay, danke, tschüss. Dir. Tschüss, Marlene. Ciao. Alles klar, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In meinem Team, ich bedanke mich herzlich bei Gerald Baas, Roland Lohr, Wolfram Spikowski, Leo Scholten, Mathilde Kohl, Axel Rottländer, Anja Schönhardt und Elke Donalski. Am Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Bis dahin. Ciao.